Abschnitt 1 von Der Antichrist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Vorwort. Dies Buch gehört den wenigsten. Vielleicht lebt selbst noch keiner von ihnen. Es mögen die sein, welche meinen Zarathustra verstehen. Wie dürfte ich mich mit denen verwechseln, für welche heute schon Ohren wachsen? Erst das Übermorgen gehört mir. Einige werden posthum geboren. Die Bedingungen, unter denen man mich versteht und dann mit Notwendigkeit versteht, ich kenne sie nur zu genau. Man muss rechtschaffen sein in geistigen Dingen bis zur Härte, um auch nur meinen Ernst, meine Leidenschaft auszuhalten. Man muss geübt sein, auf Bergen zu leben, das erbärmliche Zeitgeschwätz von Politik und Völkerselbstsucht unter sich zu sehen. Man muss gleichgültig geworden sein, man muss nie fragen, ob die Wahrheit nützt, ob sie einem Verhängnis wird. Eine Vorliebe der Stärke für Fragen, zu denen niemand heute den Mut hat, der Mut zum Verbotenen, die Vorherbestimmung zum Labyrinth. Eine Erfahrung aus 7 Einsamkeiten. Neue Ohren für neue Musik. Neue Augen für das Fernste. Ein neues Gewissen für bisher stumm gebliebene Wahrheiten. Und der Wille zur Ökonomie großen Stils. Seine Kraft, seine Begeisterung beisammen behalten. Die Ehrfurcht vor sich, die Liebe zu sich, die unbedingte Freiheit gegen sich. Wohlan, das allein sind meine Leser, meine rechten Leser, meine vorherbestimmten Leser. Was liegt am Rest? Der Rest ist bloß die Menschheit. Man muss der Menschheit überlegen sein durch Kraft, durch Höhe der Seele, durch Verachtung. Friedrich Nietzsche. Erstes Buch. Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Erstens. Sehen wir uns ins Gesicht. Wir sind Hyperborea. Wir wissen gut genug, wie abseits wir leben. Weder zu Lande noch zu Wasser wirst du den Weg zu den Hyperboreern finden. Das hat schon Pindar von uns gewusst. Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes. Unser Leben, unser Glück. Wir haben das Glück entdeckt, wir wissen den Weg, wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Labyrinths. Wer fand ihn sonst? Der moderne Mensch etwa. Ich weiß nicht aus noch ein, ich bin alles, was nicht aus noch ein weiß, seufzt der moderne Mensch. An dieser Modernität waren wir krank. Am faulen Frieden, am feigen Kompromiss, an der ganzen tugendhaften Unsauberkeit des Modernen, ja und nein. Diese Toleranz und Largeur des Herzens, die alles verzeiht, weil sie alles begreift, ist Scirocco für uns. Lieber im Eise leben als unter modernen Tugenden und anderen Südwinden. Wir waren tapfer genug, wir schonten weder uns noch andere. Aber wir wussten lange nicht, wohin mit unserer Tapferkeit. Wir wurden düster, man hieß uns Fatalisten, unser Fatum. Das war die Fülle, die Spannung, die Stauung der Kraft. Wir dürsteten nach Blitz und Taten. Wir blieben am fernsten vom Glück der Schwächlinge, von der Ergebung. Ein Gewitter war in unserer Luft. Die Natur, die wir sind, verfinsterte sich, denn wir haben keinen Weg. Formel unseres Glücks? Ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Zweitens, was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Glück davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Tüchtig im Renaissance-Stile. Virtu. Moralinfreie Tugend. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen, erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum. Drittens. Nicht, was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist das Problem, das ich hiermit stelle. Der Mensch ist ein Ende. Sondern welchen Typus Mensch man züchten soll, wollen soll, als den höherwertigeren, lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren. Dieser höherwertige Typus ist oft genug schon da gewesen, aber als ein Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. Vielmehr ist er gerade am besten gefürchtet worden. Er war bisher beinahe das Furchtbare, und aus der Furcht heraus wurde der umgekehrte Typus gewollt, gezüchtet, erreicht. Das Haustier, das Herdentier, das kranke Tier, Mensch, der Christ. Viertens. Die Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren oder Höheren dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. Der Fortschritt ist bloß eine moderne Idee, das heißt eine falsche Idee. Der Europäer von heute bleibt in seinem Werte tief unter dem Europäer der Renaissance. Fortentwickeln ist schlechterdings nicht mit irgendwelcher Notwendigkeit Erhöhung, Steigerung, Verstärkung. In einem anderen Sinne gibt es ein fortwährendes Gelingen einzelner Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten Kulturen heraus, mit denen in der Tat sich ein höherer Typus darstellt. Etwas, das im Verhältnis zur Gesamtmenschheit eine Art Übermensch ist. Solche Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden vielleicht auch immer möglich sein. Und selbst ganze Geschlechter, Stämme, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen. Fünftens. Man soll das Christentum nicht schmücken und herausputzen. Es hat einen Todkrieg gegen diesen höheren Typus Mensch gemacht. Es hat alle Grundinstinkte dieses Typus in Bann getan. Es hat aus diesen Instinkten das Böse, den Bösen, herausdestilliert. Der starke Mensch als der typisch Verwerfliche, der verworfene Mensch. Das Christentum hat die Partei alles Schwachen, Niedrigen, Missratenen genommen. Es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die Erhaltungsinstinkte des starken Lebens gemacht. Es hat die Vernunft selbst der geistig stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werte der Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchung empfinden lehrte. Das jammervollste Beispiel, die Verderbnis Pascals, der an die Verderbnis seiner Vernunft durch die Erbsünde glaubte, während sie nur durch sein Christentum verdorben war. Sechstens. Es ist ein schmerzliches, ein schauerliches Schauspiel, das mir aufgegangen ist. Ich zog den Vorhang weg von der Verdorbenheit des Menschen. Dies Wort in meinem Munde ist wenigstens gegen einen Verdacht geschützt, dass es eine moralische Anklage des Menschen enthält. Es ist, ich möchte es nochmals unterstreichen, moralinfrei gemeint. Und dies bis zu dem Grade, dass jene Verdorbenheit gerade dort von mir am stärksten empfunden wird, wo man bisher am bewusstesten zur Tugend, zur Göttlichkeit aspirierte. Ich verstehe Verdorbenheit, man errät es bereits, im Sinne von Décadence. Meine Behauptung ist, dass alle Werte, in denen jetzt die Menschheit ihre oberste Wünschbarkeit zusammenfasst, Décadence-Werte sind. Ich nenne ein Tier, eine Gattung, ein Individuum verdorben, wenn es seine Instinkte verliert, wenn es wählt, wenn es vorzieht, was ihm nachteilig ist. Eine Geschichte der höheren Gefühle, der Ideale der Menschheit, und es ist möglich, dass ich sie erzählen muss, wäre beinahe auch die Erklärung dafür, weshalb der Mensch so verdorben ist. Das Leben selbst gilt mir als Instinkt für Wachstum, für Dauer, für Häufung von Kräften, für Macht. Wo der Wille zur Macht fehlt, gibt es Niedergang. Meine Behauptung ist, dass allen obersten Werten der Menschheit dieser Wille fehlt, dass Niedergangswerte, nihilistische Werte, unter den heiligsten Namen die Herrschaft führen. Siebtens. Man nennt das Christentum die Religion des Mitleidens. Das Mitleiden steht im Gegensatz zu den tonischen Affekten, welche die Energie des Lebensgefühls erhöhen. Es wirkt depressiv. Man verliert Kraft, wenn man mitleidet. Durch das Mitleiden vermehrt und vervielfältigt sich die Einbuße an Kraft noch, die an sich schon das Leiden dem Leben bringt. Das Leiden selbst wird durch das Mitleiden ansteckend. Unter Umständen kann mit ihm eine Gesamteinbuße an Leben und Lebensenergie erreicht werden, die in einem absurden Verhältnis zum Quantum der Ursache steht. Der Fall vom Tode des Nazareners. Das ist der erste Gesichtspunkt. Es gibt aber noch einen wichtigeren. Gesetzt, man misst das Mitleiden nach dem Werte der Reaktion, die es hervorzubringen pflegt, so erscheint sein lebensgefährlicher Charakter in einem noch viel helleren Lichte. Das Mitleiden kreuzt im ganzen Großen das Gesetz der Entwicklung, welches das Gesetz der Selektion ist. Es erhält, was zum Untergange reif ist. Es wehrt sich zugunsten der Enterbten und Verurteilten des Lebens. Es gibt durch die Fülle des Missratenen aller Art, dass es im Leben festhält, dem Leben selbst einen düsteren und fragwürdigen Aspekt. Man hat gewagt, das Mitleiden eine Tugend zu nennen. In jeder vornehmen Moral gilt es als Schwäche. Man ist weitergegangen. Man hat aus ihm die Tugend, den Boden und Ursprung aller Tugenden gemacht. Nur freilich, was man stets im Auge behalten muss, vom Gesichtspunkt einer Philosophie aus, welche nihilistisch war, welche die Verneinung des Lebens auf ihr Schild schrieb. Schopenhauer war in seinem Recht damit. Durch das Mitleid wird das Leben verneint, verneinungswürdig gemacht. Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Nochmals gesagt, dieser depressive und kontagiöse Instinkt kreuzt jene Instinkte, welche auf Erhaltung und Werterhöhung des Lebens aus sind. Er ist ebenso als Multiplikator des Elends wie als Konservator alles Elenden ein Hauptwerkzeug zur Steigerung der Dekadenz. Mitleiden überredet zum Nichts. Man sagt nicht nichts. Man sagt dafür Jenseits oder Gott oder das wahre Leben oder Nirvana, Erlösungsseligkeit. Diese unschuldige Rhetorik aus dem Reich der religiös-moralischen Idiosynkrasie erscheint sofort viel weniger unschuldig, wenn man begreift, welche Tendenz hier den Mantel sublimer Worte um sich schlägt. Die lebensfeindliche Tendenz. Schopenhauer war lebensfeindlich. Deshalb wurde ihm das Mitleid zur Tugend. Aristoteles sah, wie man weiß, im Mitleiden einen krankhaften und gefährlichen Zustand, dem man gut täte, hier und da durch ein Purgativ beizukommen. Er verstand die Tragödie als Purgativ. Vom Instinkte des Lebens aus müsste man in der Tat nach einem Mittel suchen, einer solchen krankhaften und gefährlichen Häufung des Mitleids, wie sie der Fall Schopenhauers und leider auch unserer gesamten literarischen und artistischen Dekadenz von St. Petersburg bis Paris, von Tolstoi bis Wagner, darstellt, einen Stich zu versetzen, damit sie platzt. Nichts ist ungesunder inmitten unserer ungesunden Modernität als das christliche Mitleid. Hier Arzt sein, hier unerbittlich sein, hier das Messer führen, das gehört zu uns. Das ist unsere Art Menschenliebe. Damit sind wir Philosophen. Wir Hyperborea. Achtens. Es ist notwendig zu sagen, wen wir als unseren Gegensatz fühlen. Die Theologen und alles, was Theologenblut im Leibe hat. Unsere ganze Philosophie. Man muss das Verhängnis aus der Nähe gesehen haben. Noch besser, man muss es an sich erlebt. Man muss an ihm fast zugrunde gegangen sein, um hier keinen Spaß mehr zu verstehen. Die Freigeisterei unserer Herren Naturforscher und Physiologen ist in meinen Augen ein Spaß. Ihnen fehlt die Leidenschaft in diesen Dingen, das Leiden an ihnen. Jene Vergiftung reicht viel weiter, als man denkt. Ich fand den Theologeninstinkt des Hochmuts überall wieder, wo man sich heute als Idealist fühlt, wo man, vermöge einer höheren Abkunft, ein Recht in Anspruch nimmt, zur Wirklichkeit überlegen und fremd zu blicken. Der Idealist hat, ganz wie der Priester, alle großen Begriffe in der Hand und nicht nur in der Hand. Er spielt sie mit einer wohlwollenden Verachtung gegen den Verstand, die Sinne, die Ehren, das Wohlleben, die Wissenschaft aus. Er sieht dergleichen unter sich wie schädigende und verführerische Kräfte, bei denen der Geist in reiner Fürsichheit schwebt, als ob nicht Demut, Keuschheit, Armut, Heiligkeit mit einem Wort dem Leben bisher unsäglich mehr Schaden getan hätten als irgendwelche Furchtbarkeiten und Laster. Der reine Geist ist die reine Lüge. Solange der Priester noch als eine höhere Art Mensch gilt, dieser Verneiner, Verleumder, Vergifter des Lebens von Beruf, gibt es keine Antwort auf die Frage, was ist die Wahrheit? Man hat bereits die Wahrheit auf den Kopf gestellt, wenn der bewusste Advokat des Nichts und der Verneinung als Vertreter der Wahrheit gilt. Neuntens. Diesem Theologeninstinkte mache ich den Krieg. Ich fand seine Spur überall. Wer Theologenblut im Leibe hat, steht von vornherein zu allen Dingen schief und unehrlich. Das Pathos, das sich daraus entwickelt, heißt sich Glaube. Das Auge ein für allemal vor sich schließen, um nicht am Aspekt unheilbarer Falschheit zu leiden. Man macht bei sich eine Moral, eine Tugend, eine Heiligkeit aus dieser fehlerhaften Optik zu allen Dingen. Man knüpft das gute Gewissen an das Falschsehen. Man fordert, dass keine andere Art Optik mehr Wert haben dürfe, nachdem man die eigene mit dem Namen Gott, Erlösung, Ewigkeit sakrosankt gemacht hat. Ich grub den Theologeninstinkt noch überall aus. Er ist die verbreitetste, die eigentlich unterirdische Form der Falschheit, die es auf Erden gibt. Was ein Theologe als wahr empfindet, das muss falsch sein. Man hat daran beinahe ein Kriterium der Wahrheit. Es ist sein unterster Selbsterhaltungsinstinkt, der verbietet, dass die Realität in irgendeinem Punkte zu Ehren oder auch nur zu Worte käme. Soweit der Theologeneinfluss reicht, ist das Werturteil auf den Kopf gestellt, sind die Begriffe wahr und falsch notwendig umgekehrt. Was dem Leben am schädlichsten ist, das heißt hier wahr, was es hebt, steigert, bejaht, rechtfertigt und triumphieren macht, das heißt falsch. Kommt es vor, dass Theologen durch das Gewissen der Fürsten oder der Völker hindurch nach der Macht die Hand ausstrecken? Zweifeln wir nicht, was jedes Mal im Grunde sich begibt. Der Wille zum Ende, der nihilistische Wille, will zur Macht. Ende von Abschnitt 1. Aufgenommen von crowwings.com.